Schiff ab, das hab ich nun kapiert. Sag mir, wohin soll es gehen? Diese Stadt ist zu klein für uns zwei. Ich ertrage es nicht, dich zu sehen. Ich hab's kapiert, es ist wohl vorbei. Es ist nun fast ein Monat her, viel verändert hat sich nicht. Ruf deine Freunde an und frag, wie es dir geht. Das Bild von dir und mir aus besseren Zeiten. Mag nicht dran denken, was in deinem Leben steht. Mach meine Augen zu, seh dich in seinen Armen. Und es ist immer noch sehr schwer, so ohne dich. Ich höre nur noch deine Stimme, meinen Namen. Bist du zufrieden oder denkst du noch an mich? Sag mir, wohin soll es gehen? Diese Stadt ist zu klein für uns zwei. Ich ertrage es nicht, dich zu sehen. Ich hab's kapiert, es ist wohl vorbei. Sag mir, wohin soll es gehen? Diese Stadt ist zu klein für uns zwei. Ich ertrage es nicht, dich zu sehen. Ich hab's kapiert, es ist wohl vorbei. Ich hab's kapiert, es ist wohl vorbei. Ich hab's kapiert, es ist wohl vorbei, ja, ja.